wir das morgen können. Wir packen die Gelegenheit beim Schopf und stellen die Bude auf den Kopf. Ja, Willi wurde Großpapa, ein Junge war der Spross, das Bier in Strömen floss. Wir werden das Kind schon schaukeln, rief der Willi durchs Lokal. Dann sangen wir nochmal. Wollen wir uns noch einen gönnen? Wer weiß, ob wir das morgen können? Wir packen die Gelegenheit beim Schopf und stellen die Bude auf den Kopf. Der gute alte Mond, der dort am Himmel oben steht, hat manchen schon verdreht. Der spürt die Liebe, wenn der Vollmond silbern blinkt, der andere durstig singt. Heut wollen wir uns noch einen gönnen. Wer weiß, ob wir das morgen können. Wir packen die Leerheit beim Schopf und stellen die Bude auf den Kopf. Ein Zug durch die Gemeinde macht doch immer wieder Spaß. Und sind die Kehlen gut geölt, dann geht es mit Gesang ins nächste Restaurant. Heut wollen wir uns noch einen können, jawohl. Wer weiß, ob wir das morgen können. Wir packen die Leerheit beim Schopf und stellen die Bude auf den Kopf. Heut wollen wir uns noch einen können. Wer weiß, ob wir das morgen können.